in my car. Do I bother asking now? It's just me. Oi, Brasil! Hi, Brasilien! Look at this. Schaut mal. Olha para isso. We are here. Wir sind hier. Next to each other. Nebeneinander. Isn't that amazing? Ist das nicht großartig? People, it's so good to be back home in Brazil. Leute, es ist so gut, wieder daheim in Brasilien zu sein. Long, long, long intensive trip. Es war eine sehr lange und intensive Reise. But very good. Aber es war sehr gut. Very, very good. Sehr, sehr gut. I came home this morning. I arrived a little after 4 at the airport. Ich bin heute Morgen nach Hause gekommen. It's been a really good day. Es war ein wirklich guter Tag. So let's talk about no limits. Lasst uns über ein Leben ohne Grenzen sprechen. We're going to wait just a minute for people to come in. Wir werden noch kurz warten, bis noch ein paar Leute dazugekommen sind. Boa tarde. Não, mais a boa tarde. Boa noite. Boa noite já. Exatamente. Nós vamos esperar só pouquinho, depois já vamos embora. Hi from Swindon. Fiona. Hi Fiona, how are you doing? Hi Fiona, wie geht es dir? Good to have you in our life. Bianca, so schön, dass du im Live dabei bist. Daniel Gayo. Daniel Gayo, okay? Olha, que pergunta, Daniel. Olha. Daniel ganhou balinha da Áustria. Muita! Espera aí, espera aí, fica aqui. Fala alguma pra ele, tá? E aí, gente, falar o quê? Ele vai buscar o tantinho de balinha que ele trouxe. Estamos animados também para o dia 20. Gente, dia 20, se inscrevam para você participar do treinamento do dia 20. Vamos ter uma surpresa bem bacana, vamos lançar um grupo. O que vocês acham? Olha o tanto de balinha. Olha, Daniel ganhou balinhas do Áustria. O que você acha? Acha que eu amo meu filho? Don't you think I love my boy? Pouca balinha, né, Brasil? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. In my whole life, I never bought so many of these. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich so viele von diesen österreichischen Bonbons gekauft. So sehr liebe ich meinen Sohn. Wenn er jemals meine Liebe anzweifelt, werde ich ihm mit diesen Bonbons eine überziehen. Agora tem balinha austríaco, provavelmente até no final do ano. Exato. O que você acha? Acho que sim. Tá bom. Ok, guys, I'm really excited. Leute, ich bin wirklich aufgeregt. Vontade para provar? Olha, é muito simples. Você vai comprar passagem, você pega avião, você vai para Áustria, o meu país, e você vai comprar. Aí eu volto para cá. Não é complicado. Não é tão complicado. Não. Traz um para Atlanta. Ninguém me convide mais para Atlanta. É verdade, na semana que vem eu vou para Atlanta. Atlanta. Yeah, I'm going to Atlanta on Wednesday. Am Mittwoch werde ich nach Atlanta reisen. Because I am going to do the wedding of my son. Denn ich werde die Hochzeit meines Sohnes halten. Ich bin schon ganz aufgeregt deswegen. Ich habe jetzt also noch einen Sohn übrig, der noch Single ist. Okay, ich werde nun die Kommentare abstellen. Hört zu, Leute. Ich bin aufgeregt. I've been preparing for our EPS, which we have won this weekend. Ich bin in der Vorbereitung für EPS. Ein Treffen davon findet dieses Wochenende statt. I'm also really preparing the teaching for the next one. Aber ich bin auch schon dabei, für das darauffolgende Treffen vorzubereiten. And I've been studying about the supernatural and especially healings and miracles. Ich habe über das Übernatürliche gelehrt und speziell über Heilung und Wunder. And it's really amazing. I'm so challenged about this subject. Es ist wirklich toll. Dieses Thema ist so herausfordernd. Listen, it is sad and wrong for how little miracles we see. Hör zu, es ist traurig und falsch, dass wir so wenige Wunder sehen. If you study the Word of God, wenn du das Wort Gottes studierst, Christians first of all are not supposed to be sick. Siehst du, dass zuallererst Christen nicht krank sein sollten. Zweitens sollen Christen überall, wo sie hinkommen, die Kranken heilen. What happened? Was ist passiert? If Peter goes for a walk and his shadow heals the sick, what happened to the church? Wenn Petrus spazieren geht und sein Schatten heilt die Kranken, was ist dann mit der Kirche passiert? Do you know, we need to Wir müssen uns das, was uns gestohlen wurde, wiederholen. Das ist etwas, das mich wirklich berührt. Wir sollten uns so sehr im Übernatürlichen bewegen, dass die Menschen sprichwörtlich wissen, wenn sie ein Wunder der Heilung brauchen, müssen sie nur dort dahin gehen, wo Christen sind, und dort werden sie geheilt. Das Problem ist, dass noch nicht einmal die Christen in göttliche Heilung wandeln. Die Christen wandeln in so viel Unglauben. Und das ist etwas, das in meinem Herzen brennt. Ich will wirklich eine Generation von Leuten aufziehen, die selbstverständlich im Übernatürlichen unterwegs sind. Ich will eine Generation aufziehen, zu denen die Kranken kommen wollen, weil sie wissen, dass es ihnen dort wieder gut geht. Ich muss einfach nur dorthin gehen, wo Christen sind. Aber was passiert heute? Wir wandeln nicht in der Kraft, wie es eigentlich sein sollte. Ich kam gerade aus Europa wieder. Ich war in Österreich, in der Tschechischen Republik, in Polen und ich bin durch Deutschland gefahren. Und gestern hatte ich eine lange Unterhaltung mit meinem besten Freund und seiner Frau. Also nicht nur gestern, die letzten paar Tage. Und wisst ihr, das ist die Wahrheit, der viele Christen nicht ins Gesicht schauen wollen, obwohl es wahr ist. Während diesem ganzen Corona-Chaos, generell gesprochen, ich weiß, ich verallgemeine, haben Christen genauso gehandelt wie Nichtchristen. Da gab es nur sehr, sehr wenig Unterschied. Warum ist das so? Because we have accepted a life with limitations and that needs to stop. Weil wir ein begrenztes Leben akzeptiert haben und das muss aufhören. If you take every page out in the Bible that is supernatural, there's something supernatural, then how much you really have left? Wenn du jede Seite aus der Bibel nehmen würdest, auf der es um Übernatürliches geht, wie viele würdest du dann noch übrig haben? Du müsstest die erste Seite herausreißen. Die ganze Schöpfung ist übernatürlich. Wir müssen an einen Punkt kommen, an dem wir verstehen, dass ein Wandel im Übernatürlichen das Natürlichste für uns ist. Es ist unnatürlich, wenn du nicht täglich Wunder siehst. Das ist eigentlich unnatürlich. Aber Folgendes ist eines der großen Probleme. That what Jesus said at his last words before he died is actually true. Nur wenige Christen glauben wirklich, dass Jesu letzte Worte, bevor er starb, tatsächlich wahr waren. You see, Jesus shouted, "It is finished." Jesus hat gerufen, "Es ist vollbracht." Die meisten Christen würden so etwas sagen wie, "Ist das wirklich vollbracht?" Sie denken schon fast, sie müssen dem vollbrachten Werk des Kreuzes etwas hinzufügen. Add what? Was hinzufügen? Add something, it's not finished. Wenn du etwas hinzufügst, ist es nicht vollbracht. Ich kam von Europa nach Hause mit dem tollsten Riesengemälde. Da gibt es jemanden in der Schweiz, sie hat mich kontaktiert. Und sie ist eine Künstlerin. Den ganzen Tag verbringt sie in ihrem Studio. Und sie erzählt, Reinhard, während ich im Studio bin, höre ich dich den ganzen Tag, weil ich deinen Botschaften zuhöre. Und sie wollte mir ein Gemälde machen. Ich habe es unten, es ist zu groß. Eines Tages werde ich es euch zeigen. Es ist wirklich schön. Ich denke, dass es wirklich schön ist. Darauf sind die Hände Jesu mit Nägeln durchbohrt. Und in großen Buchstaben steht da, es ist vollbracht. Schau mal, wenn du wirklich glaubst, dass es vollbracht ist, dann erzähl du mir, welche Grenzen gibt es dann noch? Denk mal darüber nach. Wir leben mit Grenzen, weil unser Herz nicht überzeugt ist, dass das Werk des Kreuzes tatsächlich vollbracht ist. Denk mal darüber nach, was die evangelische Kirche gemacht hat. Und ich glaube, dass das der Teufel war, der sie überzeugt hat und sie angelogen hat. In generell glauben sie Folgendes. Sie sagen, die Errettung, das Kreuz, ist für die Vergebung der Sünden und um in den Himmel zu kommen. Das war's. Sie kämpfen gegen die Sünde an, wie sie es schon immer taten. Weißt du? Manchmal tun mir die Christen schon fast leid. Denn sie versuchen aus allen möglichen falschen Gründen nicht zu sündigen. Die meisten Christen, die ich kenne, kämpfen ihr ganzes Leben gegen Sünde an. Und es geht ihnen dabei elend. Schau, wenigstens ist ein Sünder glücklich, wenn er sündigt. Einem Christen geht es elend. Was für ein Zeugnis ist das? Geh jetzt bloß nicht los und erzähle, Reinhard hat gesagt, es ist okay zu sündigen. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber was ich sagen möchte, ist Folgendes. Wir haben das Werk am Kreuz auf Sündenvergebung und eines Tages in den Himmel zu gehen reduziert. Was passiert? Wenn du das Werk am Kreuz begrenzt, dann begrenzt du dich selbst. Hast du das verstanden? Wenn du das Werk am Kreuz begrenzt, dann begrenzt du dich selbst. Wie begrenze ich mich selbst? Naja, lass uns einfach mal über das Thema der Sünde sprechen. Was passiert, wenn du nicht an das vollbrachte Werk am Kreuz mit all deinem Herzen glaubst? Dann glaubst du, dass du die Sünde überwinden musst. Dann versuchst du also, dein ganzes Leben im Geist zu wandeln. Du hast Fortschritte, dann hast du wieder ein paar Rückschläge. Was passiert dann? Dein Leben ist elend. Elend, elend, elend. So will Gott nicht, dass du lebst. Er legt keine Begrenzung auf dich. Dein Unglaube tut das. Und das ist wirklich traurig. Du musst also diesen Gedanken loswerden, dass das Kreuz nur für die Sündenvergebung ist und um in den Himmel zu kommen. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, hieß das Folgendes. Das war eine bestimmte Terminologie, die in deren Sprache bekannt war. Wenn ein Künstler ein Gemälde malte und seinen letzten Strich machte, was sagte er? Er sagte, es ist vollbracht. Er benutzte genau dieselben Worte, die Jesus am Kreuz rief. Der Künstler setzte seine Signatur nicht auf das Bild, bis es fertig war. Er sagt nicht, dass es vollbracht ist, wenn noch ein paar Striche fehlen. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, sagte er nicht, ups, ich habe was vergessen. Oh, wow, now they need to finish. Oh wow, Sie müssen nun dieses Problem selber lösen, weil ich es vergessen habe. Es ist erledigt, es ist fertig, es ist abgeschlossen. Alles, was du für ein Leben im Sieg brauchst, wurde schon am Kreuz bezahlt. Wir müssen also von ganzem Herzen für unsere Einstellung um Vergebung bitten. Die sagt, dass das Kreuz nur für die Sündenvergebung reicht. Das ist einer der Gründe, warum wir uns selber begrenzen. Aber ich gebe dir noch einen Grund, warum sich so viele Christen selbst limitieren. Das ist ein sehr schwieriger Grund. Es ist so schwierig für Christen, aus dieser Einstellung herauszukommen. Folgendes. Wir müssen aufhören, alles immer in die Zukunft zu setzen. Es wird auch genannt, Leben im nehmenden Glauben. Das ist so ein typisches Konzept des Alten Bundes. Wie beten wir? Normalerweise beten wir so. Ich bete zu Gott, nämlich ich bitte ihn, darum etwas zu tun. Gott schaut mich an. Wenn er genug Glauben sieht, wird Gott mir tatsächlich antworten. Hast du nicht gelernt, so zu beten? So wurde es uns allen beigebracht, zu beten. Weißt du, ich bin gerade aus Polen zurückgekommen und es ist unglaublich, was da gerade passiert. Eine große Erschütterung geschieht gerade in der evangelischen Kirche, und zwar wegen dem Thema, wie wir beten. Denn es geschah, dass ich öffentlich etwas sagte, das ihnen nicht gefiel. Das ist in Ordnung. Folgendes habe ich gesagt. Ich sagte, die Bibel benutzt das Wort Fürbitte im Neuen Testament nur 4-mal. Dreimal wurde es benutzt für den Heiligen Geist und Jesus und nur einmal für uns. Und was haben wir getan? Wir haben uns gerühmt und wurden so stolz. Ich bin ein Fürbitter. Lass mich dir etwas sagen. Mein bester Freund tut schon Fürbitte für mich. Tatsache ist, ich habe sogar 2 beste Freunde und sie stehen ständig in der Fürbitte für mich. Einer heißt Jesus und der andere Heiliger Geist. Es ist lustig, wie sehr wir immer noch glauben, dass es von uns abhängt. Ich saß da also mit diesem amerikanischen Missionar und seiner Frau, Generäle des Königreichs, sie waren in ihren 70ern, und ich habe Folgendes gesagt. Wir Christen müssen aufhören, 2. Chronik 7, Vers 14 im Gebet anzuwenden. Dort steht Folgendes. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Christen zitieren diese Bibelstelle die ganze Zeit. Indem du das tust, begrenzt du Gott und du begrenzt dich selbst. Warum limitierst du dich selbst? Schau. Die ganze Welt. is been praying for months, according to 2 Chronicles 7:14, for the coronavirus to stop. Die ganze Welt betet seit Monaten nach 2. Chronik 7, Vers 14, dass das Coronavirus aufgehalten wird. There is a prayer movement, that's a worldwide prayer movement, that is called 7:14. Es gibt eine Gebetsbewegung, eine weltweite, die sich 7:14 nennt. Sie haben nun über Monate gebetet und versucht, Gott davon zu überzeugen, das Coronavirus zu stoppen. Ich habe also zu meinen Freunden in Polen gesagt, wir Christen sind vor der Welt eine echte Peinlichkeit geworden. Sag mir, wie wollen wir das Evangelium predigen und die letzte Ernte einbringen, wenn wir so unseren Gott repräsentieren? Lass mich ganz ehrlich sein. Wäre ich ein Nichtchrist zu dieser Zeit gerade? I would not want to become a Christian the way the evangelicals represent God. Würde ich kein Christ werden wollen, wie die Evangelikalen gerade Gott repräsentieren? Würde ich nicht wollen. Warum nicht? Months they've been fasting, praying, crying out the goddess of the corona, and God is like. Denn seit Monaten sind sie am Beten, am Fasten und rufen zu Gott, Corona zu stoppen, und Gott macht nur so. Würdest du so einen Gott wollen? Weißt du, was ich meinen Freunden in Polen gesagt habe, diesen Missionaren? I said, when I see how the Christians pray today, that reminds me, I believe it's in 1 Kings 18. Wenn ich sehe, wie die Christen heutzutage beten, erinnert es mich an 1. König 18 oder 17. 17 or 18, yeah. 17 oder 18. So what happens? Was passiert da? Elijah is calling the Baal's prophets on Mount Carmel. Elia ruft die Propheten Baals auf dem Berg Karmel. Elias está chamando fogo. He's calling fire. Yes, calling, yeah. Ele chama os profetas de Baal para cima do monte. Look what happens. Schau mal, was passiert. They pray and pray and pray and pray and shout and pray. Sie beteten und beteten und beteten und riefen und beteten. Was sagte Elia? Shout a little louder. Ruft ein bisschen lauter. He says, maybe your God has gone pipi. Vielleicht ist euer Gott gerade Pipi machen gegangen. Das hat er tatsächlich gesagt. Steht das auch in der portugiesischen Bibel? Ja, es steht da etwas netter. Ja, natürlich. Vielleicht ist er auf die Toilette gegangen. Ruft ein bisschen lauter. Vielleicht macht er gerade Urlaub und kann euch nicht hören. So I said to my friends, this is exactly what the world thinks about us now. Where is your God? Has he gone pee-pee? Ich sagte also zu meinen Freunden, das ist genau das, was die Welt gerade über uns denkt. Wo ist euer Gott? Ist er Pipi machen gegangen? What we don't realize is by having this mentality, we limit ourselves. Was wir nicht erkennen, ist, wenn wir diese Einstellung haben, begrenzen wir uns selbst. Und das ist wirklich traurig. Was hat Elia getan? Schüttet noch mehr Wasser auf das Opfer. Auf geht's, grabt einen Graben drumherum und füllt es mit Wasser. Hör dir sein Gebet an. Es dauert nur Sekunden. Sekunden und nur ein einziges Mal und Feuer frisst alles auf. Wir haben kein Feuer, also denken wir, wir müssen noch lauter und länger rufen. Because we don't believe it's finished. Weil wir nicht daran glauben, dass es vollbracht ist. Wir glauben, dass wir noch etwas zum vollbrachten Werk des Kreuzes hinzufügen müssen. Hör zu, es sei denn, du gelangst in deinem Herzen zu der Überzeugung, dass das Kreuz ausreicht, wirst du dich immer selbst limitieren. But God doesn't want people to limit themselves. Doch Gott möchte nicht, dass die Menschen sich begrenzen. Weißt du, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Gott traurig ist über die Limitationen, die wir uns selbst auferlegen. Ich habe solch ein tiefes Verlangen. really, really deep. Sehr, sehr tief. Desejo muito profundo. That somehow God may be able to use me. Dass Gott es irgendwie hinbekommt, mich dazu zu benutzen. To wake and shake the Christians up to throw off limitations. Para die Christen zu schütteln und rütteln, dass sie aufwachen und ihre Limitationen abwerfen. I have a really, really beautiful Polish son and an amazing daughter. Ich habe einen wirklich wunderschönen polnischen Sohn und eine wunderbare Tochter. I'm so, so proud of them. Ich bin so stolz auf sie. You know, Fabian and Magda. Sie heißen Fabian und Magda. Fabian und Magda. You know, and I got to Poland, and Fabian said to me. Als ich nach Polen gekommen bin, sagte Fabian zu mir. He said, Dad. Dad. He said, Do you know that you've split the evangelical world in Poland in two? Weißt du, dass du die evangelische Welt in Polen entzweit hast? Well, actually, I took it as a compliment. I said, Thank you. Ich habe das als Kompliment angenommen und habe Danke gesagt. The religious part is split apart from the people who want the real life. Denn endlich ist der religiöse Teil abgetrennt von den Menschen, die das wirkliche Leben wollen. Listen, not that I want to split anything. Hör zu, ich will nicht irgendetwas spalten. Aber ich möchte, dass du etwas verstehst. Something is burning inside of my heart. Etwas in meinem Herz brennt so sehr. God might be able to use me to wake and shake the Christians up. Dass Gott mich gebrauchen könnte, um die Christen wach zu rütteln. Dass sie an den Punkt kommen, wo sie schreien, ich bin diese Limitationen so leid. Ich will nicht mehr so leben. Denke mal darüber nach, wie viele Limitationen die Kirche akzeptiert hat. Es ist unheimlich. Das muss sich ändern. Es muss sich ändern. And it changes once you understand that by actually limiting the finished work of the cross, you're limiting yourself. Und es wird sich ändern, wenn du einmal verstanden hast, dass du durch das Begrenzen des Werkes am Kreuz dich selbst begrenzt. I just had a conversation with my son Clayton. Ich hatte gerade eine Unterhaltung mit meinem Sohn Clayton. He's got Aula right now. Denn er hat gerade Online-Unterricht. And he didn't do something he should have done, so his teacher told him. Er hatte eine Aufgabe, die er nicht gemacht hatte, die ihm sein Lehrer aufgetragen hatte. And he said, I can't. Er sagte, ich kann das nicht. I said, son, you know these words, I can't, in this house, they're not allowed. Ich sagte, Sohn, du weißt, die Worte, ich kann das nicht, sind in diesem Haus nicht erlaubt. You can say it's very hard. Du kannst sagen, es ist sehr schwierig. Sure. Natürlich. But to say I can't, that's limitations. We don't limit ourselves. Aber ich kann das nicht zu sagen, das ist Limitation. Wir wollen uns nicht limitieren. Come to this place where we really repent from our terrible attitude that the cross is not enough. Wir müssen also an diesen Punkt kommen, an dem wir wirklich um Vergebung bitten, wegen unserer schrecklichen Einstellung, dass das Kreuz nicht genügt. Hör auf, Dinge in die Zukunft zu setzen und darauf zu warten, dass Gott etwas tun wird. Weißt du, ich habe meinen Freunden in Polen gesagt, wenn du 2. Chronik 7, Vers 14 anwendest, um gegen das Coronavirus zu beten, und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und so weiter und so weiter, ich sagte zu ihnen, that's violation of du kannst den Vers 14 nicht aus dem Kontext nehmen. Das ist eine Verletzung der Hermeneutik. Hermeneutik bedeutet die Bibelinterpretation. Wenn du also 2. Chronik 7, Vers 14 als Grundlage akzeptierst, um dafür zu beten, dass das Coronavirus aufhört, you have to also accept the context. Dann musst du auch den Kontext akzeptieren. Was ist der Kontext? If I shut up the heavens, God says in verse 13. Wenn ich die Himmel verschließe, sagt Gott in Vers 13. Was passiert? Das Volk Gottes hat gesündigt und Gott hat den Himmel verschlossen und eine Plage über sie kommen lassen. aquela praga. So I said to them, the moment you actually accept that this prayer is a good prayer to stop the corona, you have to also believe that God is the one who caused the corona as a curse. Und so sagte ich zu ihnen, in dem Moment, in dem du akzeptierst, dass das ein gutes Gebet ist, um das Virus aufzuhalten, dann musst du auch glauben, dass Gott derjenige war, der das Virus als Fluch verursacht hat. Ist das wirklich der Gott, an den du glaubst? Lass mich ein Chaos in der ganzen Welt anrichten. Ich liebe es, wenn alles zumacht und die Menschen verwirrt sind. Ich liebe es, wenn Menschen von Angst gepackt sind. Lass mich Chaos stiften. Dieses ganze Chaos hat nichts mit Gott zu tun. Warum wollen wir also, dass Gott es los wird, wenn er es doch nie angezettelt hat? Das musst du verstehen. Wir warten also immer auf Gott, etwas zu tun. Oh, ich kann es nicht mehr abwarten, bis Gott nächstes Jahr dieses Wunder tun wird. Ich glaube, eines Tages wird Gott mich heilen. Ich habe richtig schlechte Neuigkeiten für dich. Wenn du deine Heilung in die Zukunft setzt, dann könnte es sein, dass du stirbst. Wenn du tödlich erkrankt bist und du wartest darauf, dass Gott dich heilt, dann könnte es sein, dass du Jesus sehr bald wieder siehst. Reinhard, du bist jetzt aber wirklich hart. Ich liebe dich und ich bin ehrlich. Warum? Because if you wait for God to heal you, it's the same way that if the non-Christians wait for God to save them. Denn wenn du darauf wartest, dass Gott dich heilt, ist es dasselbe, als wenn die Nicht-Christen darauf warten, dass Gott sie errettet. You tell me what God has to do to save people. Sag du mir, was Gott tun muss, um Menschen zu erretten. Sag's mir. He has to be convinced. Muss er überzeugt werden? He needs to be talked into saving people. Muss er überredet werden, Menschen zu retten? He needs people who fast and pray and shout and scream so that he finally is convinced to save them. Er braucht Menschen, die fasten und beten und rufen und schreien, damit er endlich überzeugt wird, sie zu retten. You think so? Denkst du das? If you do, something is seriously wrong in your heart, my friend, and you will always be limited. Wenn das so ist, dann ist etwas ernsthaft falsch in deinem Herzen, mein Freund, und du wirst immer limitiert sein. Wenn du in den original griechischen Text schaust, wirst du sehen, dass die Worte geheilt und errettet von Jesus selbst mehrmals synonym angewandt wurden. A mesma palavra pode ser usada de uma forma transformável. Num contexto pode se usar curado, num outro contexto pode usar salvo, ou vice-versa. Ich glaube, er braucht ein österreichisches Bonbon, oder? Daniel sagt da gerade, ich wusste nicht mehr das Wort für synonym, beziehungsweise austauschbar. Austauschbar, so ein tolles Wort, lasst es mich erklären. Ich werde es erklären, dass man es auf Portugiesisch sehr einfach verstehen kann. Was heißt das Verb achar? Wenn du Portugiesisch sprichst, was heißt dieses Wort? Es bedeutet finden. Nein, stimmt nicht. Es bedeutet denken. Was jetzt? Was bedeutet es nun? Finden oder denken? Seht ihr, es kann austauschbar angewandt werden. Denn das Wort kann für beides benutzt werden, je nach Kontext. Das griechische Wort für geheilt und errettet ist dasselbe. In salvation, healing is included in the same package. Wenn du dich also etwas intensiver damit beschäftigst, wirst du herausfinden, dass in der Errettung auch die Heilung enthalten ist, sozusagen in einem Gesamtpaket. Es ist Teil von ein und derselben Sache. Es gibt Christen, die sich darüber streiten, dass Heilung nicht in der Errettung enthalten ist. Schau doch einfach Jesaja 53 an. Das größte prophetische Bild der Kreuzigung. So the prophet of Isaiah, he clearly talks about healing and he clearly talks about salvation. Both of them happened on the cross. Der Prophet in Jesaja spricht deutlich über Heilung und Errettung und dass beides am Kreuz geschehen ist. So what happens? Was passiert also? Wenn du darauf wartest, dass Gott dich errettet, dann wirst du es nie erfahren. Warum? Ich liebe diesen Bibelvers so sehr. In 2. Korinther 5 sagt der Apostel Paulus Folgendes. Meine Güte, es gibt nur so wenige Christen, die das wirklich verstehen. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Zwischen mir und Gott ist also alles in Ordnung gebracht worden. Ich bin versöhnt, ich habe Frieden mit Gott, alles ist in Ordnung. Aber schau, es geht noch weiter. Nicht nur wir, aber die ganze Welt. Da steht nicht, Gott wird versöhnen, Gott hat versöhnt. Das ist die Errettung. Wenn Gott also schon die ganze Welt mit sich versöhnt hat, warum gehen dann immer noch Menschen in die Hölle? Schau dir den Kontext an. Und er gab uns den Dienst der Versöhnung. So bitten wir nun also an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich werde dich jetzt schockieren, deinen Verstand durcheinander bringen. Hör mal, wenn du das verstehen kannst, dann wirst du deine Limitationen so abschütteln. Okay, reconciled with God means to be saved. Also, versöhnt mit Gott bedeutet errettet. Richtig? Die Bibel sagt sehr deutlich, dass uns die Sünde von Gott trennt. Wenn ich also wegen Sünde von Gott getrennt bin, was passiert dann? Die Sünde wurde entfernt, nun bin ich mit Gott versöhnt, alles, was ich tun muss, ist es annehmen. Paulus sagt nun, wir sind Botschafter Christi und wir flehen euch an, bitte versöhnt euch mit Gott. Paulus sagt nicht, hey Leute, wir setzen uns für euch ein, damit Gott euch errettet. Das sagt er niemals. Weißt du, was es bedeutet, ein Fürbitter zu sein? Zwischen Gott und dem Menschen zu stehen. In Hesekiel 22,30 steht, ich habe nach jemandem geschaut, der in den Spalt treten würde, doch ich habe niemanden gefunden. Nun musste ich das Gericht walten lassen und die Menschen zerstören. Die Christen predigen tolle Predigten mit diesem Bibelvers. Wo sind diejenigen, die in die Bresche treten? And he stands still in the gap, and his name is Jesus. He doesn't need you to stand. In fact, you better get out of the way. Es gibt einen, und er steht immer noch in diesem Spalt, und sein Name ist Jesus. Er braucht dich nicht in diesem Spalt. Tatsache ist, dass du besser aus dem Weg gehst. Im alten Bund wurde jemand in diesem Spalt gebraucht. Im neuen Bund gibt es jemand in diesem Spalt. Na nova aliança você já tem alguém na brecha. I like that. Gostei dessa frase. The old covenant you needed someone in the gap, in the new covenant you have someone. Wow, I love that Jesus is so good. Das gefällt mir. Im alten Bund brauchten wir jemanden im Spalt und im neuen Bund haben wir jemanden. Wow, ich liebe es, dass Jesus so gut ist. Was ist passiert? Wir stellen alles in die Zukunft, immer in die Zukunft. Wohlstand, Versorgung, Heilung. Gott, rette meine Freunde. Schau, was Paulus sagt. ambassador. Ich bin ein Botschafter für Christus und flehe euch an, euch mit Gott zu versöhnen. Und hier kommt jetzt, was euch durcheinander bringen wird. Wenn Gott nichts mehr tun muss, um dich zu erretten, aber du deine Errettung annehmen musst, dann muss Gott auch nichts mehr tun, um dich zu heilen. Du musst die Heilung annehmen. Ich bin also ein Botschafter an Christi statt. Und ich flehe dich an, bitte empfange deine Heilung. Denn Gott hat dich schon geheilt, bitte akzeptiere sie und nimm die Heilung an. Wenn dein Herz das begreifen kann, wirst du in Heilung wandeln. Das werde ich in Modul 7 in EPS unterrichten. Weißt du, die meisten Christen wollen ein kleines Zeichen, dass sie geheilt sind. Das ist ganz schön beleidigend. Es ist wirklich beleidigend, wenn du deinen Symptomen mehr glaubst als dem unfehlbaren Wort Gottes. Denk mal darüber nach. Gott sagt, du bist in den Wunden Jesu geheilt. Wir sagen, Jesus, würdest du mich bitte heilen? Das ist Trotz gegen das Kreuz. Denk mal darüber nach. Was wir verstehen müssen, ist, aufzuhören, Wunder in die Zukunft zu stellen. Es ist schon vor 2000 Jahren geschehen. Hör auf, dich selbst zu begrenzen, indem du immer darauf wartest, dass etwas passieren wird. Hör auf. Ich werde es dir in der Bibel zeigen. In Jesaja 53, Vers 5 sagt der Prophet, er ist um unsere Missetaten willen verwundet. Er spricht prophetisch über das, was in der Zukunft geschehen wird. Mann, bin ich heute durstig. Gestern bin ich den ganzen Tag gereist und heute die ganze Nacht. Ich bin morgens um 6 Uhr zu Hause angekommen. Um 7 bin ich wieder losgegangen, um mit meiner Frau 24 Kilometer zu joggen. Das waren die schwierigsten 24 Kilometer in meinem ganzen Leben. Ich habe gesagt, Schatz, ich laufe immer mit dir, um dich zu ermutigen. Würdest du heute bitte mich ermutigen und mir sagen, dass ich es schaffen kann? Es war heiß und es war schwierig. Ich weiß nicht, 24 Kilometer waren überhaupt nicht schwer und heute die 24 Kilometer sind so hart. Ich habe gemerkt, dass 7 oder 8 Tage intensives Reisen, wenig Schlafen und viel, viel Arbeit mich etwas müde gemacht haben, was wirklich komisch ist. Für meinen Körper ist es jetzt fast Mitternacht. Aber es wird mir gut gehen. Mir geht's schon gut, aber ich bin noch ein bisschen müde und durstig. Ich denke, ich habe zu viel von dem Tiramisu gegessen, das meine wundervolle Frau gemacht hat. Niemand macht Tiramisu wie meine Frau. Es ist nicht gut für dich. Ist es nicht, ich habe es gemacht. Ich habe ihr gesagt, mach es bitte nur einmal in 3 Jahren für mich. Bitte. Also esse ich alle 3 Jahre einmal ihr Tiramisu und ich bin fertig. Es schmeckt gut, aber es ist nicht gut für mich. Egal. Jetzt weißt du, wie ich mein Leben lebe. Also, was machst du nun? Folgendes sagt er. Er wurde für unsere Missetaten verwundet. Er wurde geschlagen für unsere Sünden. The chastisement of our peace was upon him. And look at this. And by his stripes we are healed. Die Strafe liegt auf ihm. Und schau hier. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. So where is Isaiah when that happens? Wo ist Jesaja, als das geschah? Long, long, long, long, long, long, long time before that ever happened. Lange, lange, lange, lange Zeit, bevor das geschah. So there is Isaiah looking to the future, saying, "This guy is one day it's going to happen. I want you to believe that." Da ist also Jesaja, der in die Zukunft schaut und sagt, das ist es, was eines Tages passieren wird. Ich will, dass ihr das glaubt. When was this fulfilled? Wann wurde das erfüllt? Who fulfilled this? Wer hat es erfüllt? Who paid with his stripes? Wer hat mit seinen Wunden bezahlt? Who was chastised for our sin? Wer wurde für unsere Sünden bestraft? Jesus on the cross. Jesus am Kreuz. So in Matthew chapter 8, Jesus is walking already on the earth. In Matthäus Kapitel 8 wandelt Jesus schon auf der Erde. And he's come for several purposes. Und er kam aus mehreren Gründen. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, um uns den Vater zu zeigen. Er kam, um uns den neuen Bund zu bringen. Jesus ist also eines Tages unterwegs und der Tag neigt sich dem Ende zu. Und in Matthäus 8,16 heißt es, am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus durch das Wort und machte alle Kranken gesund. Wie viele hat er geheilt? Er heilte alle, die krank waren. Ich habe eine Frage. Er ist auch müde. Warst du auch 24 Kilometer joggen? Hey guys, somebody. Nein, sagt er. You guys need to stay up all night praying for Daniel. Hört mal, ihr müsst heute Nacht wach bleiben und für Daniel beten. Denn morgen früh wird er um 6 Uhr ein Live machen. Denkt daran, mein Live wird morgen um 6 Uhr stattfinden. Denn morgen Abend werden wir es nicht halten können. Wir werden in Sao Paulo sein für EPS. Wir werden über Engel, den Himmel und die geistliche Welt sprechen. Es wird richtig Spaß machen. Wir werden mit den Engeln interagieren. Ich liebe mein EPS sehr. Daher wird es morgen oder Samstag nicht stattfinden. But remember, on Sunday at 6 o'clock in the evening, 1800 Brazil time. Aber denkt daran, am Sonntag um 6 Uhr abends brasilianische Zeit, I will do this special 1-hour training. Werde ich dieses spezielle einstündige Training machen. Wir werden unser Mentoring hochladen. I'm so excited about this. Ich bin schon ganz aufgeregt. Denn in unserer Mentoring-Gruppe, die wir haben, werde ich Dinge mitteilen, die man nicht auf YouTube oder sonst wo in der Welt finden kann. Ich werde mitteilen, wie ich mein Leben lebe und meinen Weg mit Jesus. Es wird nicht einfach nur Unterricht sein. Aber Reinhard, wie lebst du? Das werde ich machen. Ich werde dich betreuen und dich trainieren, damit du wie ich ein siegreiches Leben leben kannst. Ein sorgenfreies Leben. Ein Leben, das Spaß macht. Ein siegreiches Leben. Ich werde darüber sprechen, wie ich meine Zeit mit Jesus verbringe, wie ich bete. Wie ich lerne, mich im Übernatürlichen zu bewegen und die Kranken zu heilen. Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt machen will. Aber wichtige Menschen, die ich respektiere, haben mit mir gesprochen und gesagt, hör zu, du hast so viel zu geben, du musst das machen. Das kam dann zusammen mit Dingen, die Gott mir gesagt hat. Und als ich dann in meinem Gebetszimmer saß und zurückschaute auf prophetische Worte, die mir vor Jahren gegeben wurden, sah ich, wie alles perfekt zusammenpasste. Ich bin also wirklich sehr aufgeregt. Então, sei dabei, Sonntagabend um 6 Uhr. Das wird in Zoom stattfinden, oder? Das wird also am Sonntag nicht live auf Instagram stattfinden. Ihr müsst euch also einschreiben. Wie geht das nochmal, Daniel? Ich weiß nicht genau. Wir werden wahrscheinlich etwas in die Instagram-Story setzen. Ich kenne mich in den sozialen Medien nicht so gut aus. Entschuldigt. Aber ich habe Menschen, die mir dabei helfen. Du kannst uns also eine Nachricht über Instagram schicken. Und Raphael, er ist der Beste, den ich mir je vorstellen konnte. Er beantwortet die Fragen immer ganz akkurat. Fragt ihn also, wie ihr Teil von diesem Sonntagabend-Mentoring werden könnt. Das ist umsonst. Ihr müsst euch da nur eintragen. De graça, você pode se inscrever, é livre, é gratuito. Okay? And then you on Sunday night you can join me via Zoom. Und dann kannst du mich auf Zoom treffen. Tarde, você vai poder participar desse treinamento via Zoom. It's gonna be really fun. Es wird richtig Spaß machen. Es wird eine großartige Reise. Okay, schaut nun, was ist hier passiert? Die Bibel sagt, und als es Abend wurde, here's what it says. Da steht Folgendes. Sie brachten all ihre Besessenen und Kranken zu ihm und schau, er heilte sie alle. Lass mich dir eine Frage stellen, eine einfache Frage. In diesem Fall, Matthäus 8, 16, warum hat er sie alle geheilt? Warum? Denk mal nach. Ich habe diese Frage schon oft auf vielen Konferenzen gestellt, auf denen ich gepredigt habe. Und keiner hat mir die richtige Antwort gegeben. Ja, Reinhard, er hat sie alle geheilt, weil er Mitgefühl hatte. Naja, er hat sie alle geheilt, weil es das ist, was Gott von ihm in dem Moment wollte. Er heilte sie alle, weil er gesandt war, um all die Werke des Teufels zu zerstören. Hör zu, all das sind gute Antworten, aber es sind die falschen Antworten. Warum sind es falsche Antworten? Weil Vers 17 uns ganz genau sagt, warum Jesus in dem Moment jede einzelne Person geheilt hat. Erinnere dich. Er heilte sie alle. Ich habe eine Frage. Gab es eine Person an dem Abend, die Jesus nicht heilte, nur eine Person? Nein. Denn die Bibel sagt es explizit. Jesus heilte in dem Moment jede einzelne Person. Wenn du das verstehen kannst, dann wird es jegliche Begrenzung von dir nehmen, mein Freund. Er heilte sie alle. So that it might be fulfilled. Er heilte sie alle, damit es erfüllt sein würde, welches von Jesaja, dem Propheten, ausgesprochen wurde. Nämlich, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. So right there, Matthew actually quotes Isaiah. Also genau hier zitiert Matthäus eigentlich Jesaja. Look, he healed everybody in order to fulfill that the sicknesses are included on the complete work of the cross. Schau, er heilte alle, damit erfüllt würde, dass die Krankheiten im vollbrachten Werk des Kreuzes beinhaltet sind. Are you ready for another shocker? Bist du bereit für noch einen Schocker? You don't need a man of God to pray for you to be healed. Du brauchst keinen Mann Gottes, der für deine Heilung betet. You need a man of God to teach you that your healing already belongs to you. Du brauchst einen Mann Gottes, der dir beibringt, dass die Heilung schon dir gehört. So we always looking for someone to lay hands on us and heal us. Instead of looking for somebody to teach us how we can appropriate our healing. Wir schauen immer nach jemandem, der uns die Hände auflegt und uns heilt, anstatt nach jemandem zu schauen, der uns beibringt, wie wir die Heilung annehmen können. Listen, I love to pray for people and they get healed. I love it. Hör zu, ich liebe es, für Menschen zu beten, damit sie geheilt werden. Ich liebe es. And I've seen thousands and thousands of genuine healing miracles. Und ich habe Tausende über Tausende wahre Heilungen gesehen. Guess what makes me happier? Aber rate mal, was mich glücklicher macht. Wenn mir jemand ein Zeugnis schickt, Reinhard, du hast für meinen Krebs gebetet und er ist verschwunden. Oder wenn mir jemand eine Nachricht schickt und sagt, Reinhard, du hast mir beigebracht, wie ich meine Heilung im Glauben annehme. Ich nahm sie im Glauben und mein Krebs ist weg. Rate, was mich glücklicher macht. Das macht mich viel glücklicher. Wenn Menschen sagen, Reinhard, du hast mir beigebracht, meine Heilung anzunehmen. Ich habe angenommen und ich bin geheilt. Do you know why? Weißt du warum? Because whenever they are sick, they never need me again. They just take it by faith. Denn wann immer sie krank sind, brauchen sie mich nicht. Sie nehmen es einfach im Glauben an. Und dann können sie anderen Menschen beibringen, so zu leben. Schneller Vorlauf. Damals der Jesaja der Prophet. Dann, mehr als 1000 Jahre später, kommt Jesus und sagt, hör zu, ich erfülle das nun. Vergangenheit und dann Gegenwart, als Jesus auf der Erde wandelte und sagte, ich erfülle es. Als der Apostel Paulus seinen Brief schrieb, did Jesus still have to take away the sin of anybody? Musste Jesus dann immer noch die Sünde von irgendjemandem wegnehmen? Pecado, desculpa. Quando o apóstolo Pedro escreveu sua carta, Jesus ainda tinha que levar o pecado de alguém? Or did he already take all the sins of the world away? Oder hat schon alle Sünden der Welt weggenommen? This is a really important question. It's going to change everything. Das ist wirklich eine wichtige Frage, die alles verändert. Wrote his letter a few decades after Jesus walked the earth. Petrus hat seinen Brief ein paar Jahrzehnte nachdem Jesus auf der Erde gewandelt ist geschrieben. So Jesus was already long gone in heaven. They planted churches all over the place. Jesus war also schon lange wieder im Himmel. Sie haben überall Gemeinden gegründet. Now what happened? Was ist dann passiert? Jesus didn't have to do anything anymore. It was done. Jesus musste nichts mehr tun. Es war schon vollbracht. What does he say? Was sagt er? Schau mal in 1. Petrus 2, 24. Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, welches das Kreuz ist. Als Petrus das geschrieben hat, musste Jesus die Sünde von irgendjemandem wegnehmen oder hat er es schon getan? It happened. There's nothing that Jesus needed to do anymore. Er trug unsere Sünden. Vergangenheit. Es ist schon geschehen. Da gibt es nichts, das Jesus noch tun muss. Wir müssen es nur im Glauben annehmen. Well, that's wonderful, Reinhard, but I still want Jesus to heal me. Stop it! Ja, okay, das ist wunderbar, Reinhard. Ich will aber trotzdem, dass Jesus mich heilt. Hör auf damit! Stop it. Hör auf. Hör einfach auf damit. Warum? Schau, es steht in einem Satz. Damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden bist du schon geheilt worden. Also hör auf, darauf zu warten, dass Jesus dich heilt. Stop putting limitations on your own life by waiting for Jesus to heal you. Hör auf, Limitationen auf dein eigenes Leben zu legen, indem du darauf wartest, dass Jesus dich heilt. Es ist schon geschehen. Vor 2000 Jahren. Alles, was du je gebraucht hast, ist schon geschehen. as we keep putting into the future what God already made happen 2000 years ago, you will always live with limitations. Weißt du, solange du Dinge in die Zukunft setzt, was Gott schon vor 2000 Jahren hat geschehen lassen, wirst du immer mit Begrenzungen leben. Deine Zukunft geschah schon vor 2000 Jahren. Wenn du das einmal völlig verstanden hast, weißt du, was du dann tun wirst? Ich habe zu meinen Freunden in Polen, den amerikanischen Missionaren, gesagt, die Frau ist eine der süßesten Frauen, die ich je getroffen habe, so, so süß. Hungrig und verzweifelt nach den Dingen von Gott, hatten eine Million Fragen. Und sie fragte Folgendes in der Art: Und was machen wir nun, wenn wir beten? Ich antwortete: Sag einfach Danke. Sag einfach immer wieder Danke. Danke, dass ich hier bin. Danke, dass ich gesegnet bin. Danke für mein neues Leben. Danke. Der Dank für das vollbrachte Werk des Kreuzes lehnt Limitationen ab, denen du gegenübergestanden hättest. 7 Uhr. Ich habe ein Treffen. Ich habe ein Treffen für Brazilian Kids Care. Ich muss los. Morgen früh um 6 Uhr. Wenn Daniel es schafft, um 6 Uhr wach zu sein, um hier ein Live mit mir zu machen, dann kannst du es auch. Natürlich schaffst du das. Wir lieben euch. Wenn ihr hier wärt, würde ich euch ein österreichisches Bonbon geben. Ihr seid aber nicht hier. Also kann ich keins geben. Egal, Daniel möchte noch was sagen. Às 6 da tarde está na bio. Esse link aqui que eu estou te mostrando já está aí, ó. Você vai clicar no link, você vai ser redirecionado para essa página e você vai se inscrever. OK? Então você se inscreve, link na bio, super facinho, entra lá na bio do Reinhard mesmo, você vai clicar nesse link reinhardhirtler.com/gjins/. In der Bio hier auf Instagram gibt es einen Link, der zu dem aktuellen Angebot führt. Tragt euch ein und morgen früh um 6 Uhr lasst mich nicht alleine sitzen. Denn Daniel wird wirklich traurig sein, wenn ihr nicht dabei seid. Wir lieben euch, Leute. Wir sehen uns morgen. Ach ja, und nächste Woche gehe ich nach Amerika. Ich werde die Hochzeit meines Sohnes halten. Also, während ich bei meinem Sohn bin, werde ich keine Lives machen. Ich habe ihn seit über einem Jahr nicht mehr gesehen und ich weiß nicht, wann ich ihn wiedersehen werde. Wartet mal. Mein Sohn ist mir ein kleines bisschen wichtiger als ihr. Also, nächste Woche keine Lives. Ich denke, ich werde welche am Montag und Dienstag machen. Aber während ich dort bei meinem Sohn und die Hochzeit halte, finden keine Lives statt. Aber er kann doch welche machen. Oder Matheus Correa. Ciao, guys. Ciao, wir lieben euch. Look at this.